Süddeutscher Rundfunk, Sendestelle Heidelberg-Mannheim. Im Spiegel der Komödie. Das Ende des 19. Jahrhunderts im wilhelminischen Deutschland. Die Zeit also unmittelbar vor unserer Gegenwart. Alle Fragen des 20. Jahrhunderts sind schon gestellt. Die Fronten bereits abgezeichnet und die pralle, farbige Lebensfülle, mit der Gerhard Hauptmann in seiner Komödie Der Biberpelz diesen Fragen und Fronten menschliche Stimme und dramatische Gestalt verlieh, hat seiner Schöpfung trotz geänderter Zeitumstände eine erstaunliche Zeitnähe und Gegenwärtigkeit erhalten. Das Verhältnis von Untertan und Obrigkeit, die faktische Unzuständigkeit der Zuständigen, die Hilflosigkeit des bloßen guten Willens im Dschungelkrieg der realen Tagesmächte, ist vom Dichter so eng verwoben worden in die Realität lebendiger Individuen, eines atmosphärisch stimmigen Milieus, glaubwürdiger, lebenserfüllter Vorgänge, dass die zeitbedingten und zeitvergänglichen Formulierungen der Probleme dahinter zurücktreten, dass sie, aufgesogen gewissermaßen vom breiten, mächtigen Ambiente eines realistischen Menschenbildes, von diesem mit hineingetragen werden in eine veränderte Gegenwart und dadurch in ihr nichts Befremdliches und Vergangenes, sondern etwas bestürzend Gegenwärtiges auszusprechen scheinen. Und das umso mehr, als im Ganzen wie in den Teilen die wahrhaft poetische Gerechtigkeit eines echten Dichters waltet, der nicht Engel und Teufel einander gegenüberstellt, sondern auch seinen negativen Figuren subjektives menschliches Wohlwollen, auch seinen positiven Figuren Schwächen, Bedingtheiten, ja Albernheiten mitgibt. Dieses Bild ist rund, dieses Bild stimmt. Das ist der unmittelbare Eindruck, wo immer wir der Komödie vom Biberpelz wieder begegnen. Der Biberpelz. Eine Diebskomödie von Gerhard Hauptmann. Funkbearbeitung und Regie Claire Schimmel. Adelheid! Adelheid! Meld mich auf! Adelheid! Ich komme ja schon, Mama. Leontine? Was willst denn du hier? Ich soll wohl ja nicht mehr bei euch kommen. Na, du weißt wohl noch gar nicht, wie spät das schon ist. Nun mach bloß, dass du fortkommst zu deiner Herrschaft. Wenn ich da auch mal wäre, ein bisschen zu spät kommen. Na, nun nimm dich in Obacht, hast du verstanden? Ich geh nicht mehr bei die Leute, Mama. Du gehst nicht? Da brauch ich Mama lassen schinden. Och, schinden tun sie dich also bei Kriegers. Na, so ein armes Kinderbruch. Du, bei mir hast du damit kein Glück nicht. Das Faulenzen lernst du bei mir erst recht nicht. Ich geh nicht mehr bei die Leute hin. Denn je lieber ins Wasser, Mama. Na, dass du bloß keinen Schnuppen kriegst. Ich spring ins Wasser. Du, da ruf mich her, ich werde dir einen Schubs geben, dass du auch Jorn fliegst nicht daneben. Aber auch ich mal das wollte fallen zu lassen, dass ich nachts muss Holz reinräumen, 2 Meter? Na, ist ja nicht mächtig. Holz sollst du reinschleppen, mitten in der Nacht. Na, über der Leiterbruch. Und 20 Daler aufs ganze Jahr. Denn soll ich mal noch die Pfoten verfrieren? Und nicht mal satt Kartoffel und Hering. Na, du hast den Schlüssel, komm, schneid dir Brot ab. Und wenn du satt bist, dann scher dich, verstanden? Juste von Schulzens kriegt 40 Daler. Na, meinetwegen zieh zum 1. April. Aber so lange bleibst du an Ort und Stelle. Das Weihnachtsgeschenk in der Tasche, gell, und möchte fortlaufen. Das ist keine Mode. Ich gehe bei den Leuten aus und ein, das werde ich wohl auf mir sitzen lassen. Das bisschen Lumpe, was ich da anhabe? Das Bargeld vergisst du ganz. Jawohl doch. Ganze Merker 6. Ach, Geld ist Geld, das lässt du gut sein. Wenn ich aber kann mehr verdienen? Mit Maule. Nee, mit der Nähmaschine. Ich geh nach Berlin und näh Mäntel. Na, das wär so ein Avancement für dich, gell? Mit der Kerl in der Nächte verschwimmeln. Ne Mädel, du, wenn ich doch bloß dran denk, du, ich hau dich, dass du gar nicht mehr aufstehst. Du, jetzt komm, Papa. Jetzt nimm dich in Obacht. Wenn Papa mir verpaukt, dann lauf ich fort. Dann werd ich schon sehen, wo ich bleiben tu. Ach, jetzt maul mich. Komm, futter die Ziegen. Und gib ein Karnickel nach Hanfel hei. Nant. Na, Papa, ich geh die Ziegen futtern. Hast du den Schiffer Emil getroffen? Du kannst nicht reden, ja oder nein. Du wirst da rumkommen, ha? Was ist denn das wieder mit Leontin? Ach, gar nicht. Was hat denn der Emil gelott? Ich, was soll er gelott haben? Was das nun wieder ist mit dem Mädel? Der halbe Zille oder der ganze? Was mit dem Weibstückerl wieder los ist? Was der Emil gelott hat, will ich wissen. Der halben oder der ganzen Kahn? Hey, immer zu doch, die ganze Zille. Was mit dem Mädel ist, will ich wissen. Ach, nur lass du mich bloß für den Mädel sorgen. Das schlägt nicht in deine Konferenz. Denn soll sie mir mal nicht gerade über den Weg laufen. Das Mädel kann unser Glicke sein, wenn du bloß für sowas an Verstand hättest. Dann soll sie mal sehen, wo sie bleiben tut. Ach, da ist keine Angst drum, Julius. Kann wirklich sein, du erlebst noch was. Die wohnt noch einmal in der Belletage und wir sind froh, wenn sie uns bloß kennt. Die kann doch beim Theater Verrühre machen. Dann soll sie mal machen, dass sie hinkommt. Ach, du hast keine Bildung, Julius. Wenn ich nicht gewesen wäre, Julian, was wäre aus der Mädel geworden? Ich hab sie gebildet erzogen, verstehst du? Bildung ist heutzutage der Hauptsache. Es geht doch nicht so auf ihn hieb. Immer eins noch mal, dann ein PAP. Du magst mal erst den Dienst kennenlernen, dann geht sie meinetwegen rein nach Berlin. Die ist heute noch viel zu jung fürs Theater. Mama! Ach, Julius, hast du wohl schon wieder vergessen? Ich hab das doch heute Morgen gesagt, das Brett, was da losgerissen ist. Was denn für ein Brett? Du wirst du nicht hinten am Ziegenstall. Na, der Wind hat's doch losgemacht gestern Nacht. Nun komm, sieh, dass du rauskommst, zunageln, verstehst du? Ich mein, früh ist auch noch ein Tag. Nee, mit sowas wollen wir bei uns gar nicht erst anfangen. Komm, dann nimm dir einen Hammer, hier hast du den Nägel. Jetzt sieh, dass du rauskommst. Du bist ja mein dusselig. Du, Julius! Wenn Vulko kommt, was soll er denn geben? Na, Merker 12 doch ganz gewiss, wa? Merker 12. Was machst du mir denn nicht auf, Mama? Ich hab mir ja Handy und Fiese verfroren. Na, red mich halt lang ein Blech zusammen, mach Feier in den Ofen, da wird er schon warm werden. Och. Wo steckst denn du überhaupt da so lange? Ich hab doch die Stiebeln geholt für Vater. Und da bist du wieder 2 Stunden geblieben? Na, wenn ich um 7 erst bin, gegangen. Um 7 bist du gegangen? So, jetzt ist es 10:30. Das weißt du wohl gar nicht. Da bist du bloß 4,5 Stunden gewesen, das ist wohl nicht viel. Du, jetzt hör einmal drauf auf das, was ich sage. Bleibst du mir noch einmal so lange fort und geh bei dem lausigen Filitz-Schuster. Da pass einmal auf, was da passiert. Ich soll wohl bloß immer zu Hause biestern. Lehr du mich Filitzen kennen. Dessen sein Handwerk ist nie bloß Schuhe flicken. Wenn ihn rasch 2 Mal im Zuchthause sitzt. Ach, das ist ja nicht wahr. Das ist ja bloß alles zusammengelogen. Er hat es mir ja gesagt, das Mama. Das ist das ganze Dorf, du dumme Gans. Das ist ein richtiger Kuppler, ist das. Er geht ja so ja bei einem Amtsvorsteher. Ja, freilich, als Spionierer. Ein Tenuziat ist er oben drauf. Was ist denn ein Tenuziat? Du, jetzt sei bloß ganz still, sonst schlägt es noch ein. So, die Ziegen werden gefüttert. Was ist denn das, Mama? Ein Klapperstorch. Ein Klapperstorch? Hat ja auch Hörner. Das weiß ich schon. Ein Rehbock ist es. Na, wenn du es weißt, was fragst du denn erst? Hat den Papa geschossen, Mama? Nur rennt bloß und schreit durchs ganze Dorf. Papa hat einen Rehbock geschossen, jo? Ich werde mal schön hüten, dann kommt der Blanke. Vor Gendarm Schulzen fürchtet man nicht. Der hat mir schon mal unter das Kinn gefasst. Da kann dreiste kommen. Wir tun nicht Böses. Wenn ein Reh einen Schuss hat und sie ist am Verenden und das finzke Mensch, da fressen sie den Raben. Ob wir schon fressen oder der Raben? Gefressen wird's doch. Oh, ich bin so schrecklich müde. Leontine, sag mal, Holz hast du sollen reinreiben? Ja, bei die Kälte. 2 Meter Knippel. Und wenn man kaputt ist wie so ein Hund. Um 9:30 ist abends spät. Nun liegt wohl das Holz noch auf der Straße. Vorm Yachtentor lichtet. Ich weiß weiter nicht. Na, wenn sie noch aber und stehlen das Holz? Was denn dann morgen früh? Ich geh nicht mehr hin. Seien's grüne Knüppel oder trockene? Jetzt sind so schöne trockene Knüppel. Ich bin so schrecklich müde, Mama. Ich hab mal so schrecklich müssen abrackern. No, meinetwegen bleibt die Nacht heute bei uns. Ich hab mir schon ein bisschen anders überlegt. Morgen Frieda wollen wir dann weitersehen. Ich bin ganz abgekommen. Das hängt allens bloß noch so an mir. Also jetzt mach und geschlafen auf in die Kammer, dass Papa nicht etwa doch noch einen Krach macht. Mama? Er wohnt es fort von Krühe, ja? Ach, da hat er wohl keine Miete bezahlt. Mit Hängen und Würgen, sagt der Krüger. Er hat ihn aber doch rausgeschmissen. Das wäre so ein verlogener, windiger Kerl. Und immer so hochmütig zu Herrn Krüger. Na, wenn ich wie Herr Krüger gewesen wäre, dann hätte ich gar nicht so lange da behalten. Weil Herr Krüger doch früher Tischler gewesen ist, da tut der Motes immer so verächtlich. Mit Dr. Fleischer hat er sich auch gezankt. Wer sich mit dem zankt, möchte ich wissen. Die Leute tun doch keiner Fliege was. Der darf ja nicht mehr bei Fleischers hinkommen. Wenn du einmal kennst, bei den Leuten ankommen. Da sind die Mädchen wie Kind im Haus. Und was der Bruder ist in Berlin? Der ist doch Kassierer beim Theater. So, jetzt geh aber schlafen. Wollt ihr mir wohl gefälligst mal hinlassen? Freilich. Warum denn nicht? Wir ja, mal rein in die Bude. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Ja. Nun kommt er doch wieder angezogen, der Wolf mal ein bisschen über die Ohren hauen. Das versuche ich schon ja nicht mehr. Na, anders da wird's ja doch wieder nicht werden. Ja, umgekehrt wird ein Schuh draus. Noch was, gell? Hier hängt er. Na? Ein Kapitalstücke, was? Ein schöner Bock. Der Julius man auch hierher ich aufpasst. Sie sind jetzt alle böse hinterher. Na, was wollen Sie geben? Das ist der Hauptsache. Was nutzt denn das lange Gequassle da? Was ich Ihnen sage. Ich komme von Grünau, da habe ich es ganz bestimmt gehört. Sie haben Fritze Webern geschossen. Sie haben ihm die Hosen voll Schrot gesenkt. Was wollen Sie geben? Das ist der Hauptsache. Ja, ich habe man schon 4 Bäcke zu liegen. Derwegen, da geht eure Zille nicht unter. Das soll so auch nicht. Das wäre so ein Fest. Aber was dann, wenn ich nur liegen bleibe? Ich muss mit den Dinger doch hin nach Berlin. Et arbeit heute als schlecht genug auf der Spree. Und wenn et der Nacht so weiterbackt, dann gibt es morgen schon ja kein Fortkommen. Dann sitze ich im Eisen mit meinem Kahn und habe die Dinger auf dem Halse. Na. Mädel, spring mal runter zu Schulzen. Sag einen schönen Gruß, er soll einmal raufkommen. Der Mutter hätte was zu verkaufen. Hab ich gesagt, ich will es nicht kaufen. Mir ist das egal, wer es kauft. Was soll er denn bringen? Das Reh hier, das hat seine 30 Pfund. Aber gut und gerne kann ich Ihnen sagen. Nur Adelheid, du warst doch dabei, wir konnten es doch kaum auf den Nagel heben. Ich hab mir richtig was ausgerenkt. Mit Merker 13 ist es bezahlt. Da verdiene ich auch nicht 10 Pfennige bei. Oh, lassen Sie es, Mann. Ja, ich kann nicht mehr heben. Lass gut sein, lass gut sein. Das Reh werden wir los, da warten wir noch nicht bis morgen früh. Na, wenn es mal keiner hängen sieht. Das ist nicht mit Gelder abzumachen. Das Reh hier? Das haben wir verendet gefunden. Ja, in der Schlinge. Das will ich glauben. Nun kommt bloß nicht auf die Art, da habt ihr keine Glicke. Och, man soll euch wohl alles in den Rochen schmeißen. Ich habe man schon Sticke Viere zu liegen, sonst wollte ich ja sagen, 15 Mal. Nein, Wolga, heute ist keine Geschäfte mit uns. Da geht doch ruhig ein Heisel weiter. Wir haben uns geschint hier über den See. Aha, da saß man noch fest im Eise. Wir konnten nicht vorwärts und nicht rückwärts. Naja, sowas kann man zuletzt nicht wegschenken. Da hab ich nur etwa groß was davon? Bei Jahre 40 plag ich mir nur. Was hab ich heute? Et Reißen hab ich. Ich will mir schon viele Jahre einen Pilz kaufen. Das haben ja alle Doktors geraten. Ich hab mir noch keinen kaufen wollen. Bis heute noch nicht. So wahr, wie ich hier stehe. Hast du von Leontinen gehört? Da will ich mal sagen, 16 Mark. Nee, ist nicht. 18. Was rätst du da wieder, Adelheid? Frau Krüger hat doch einen Pelz gekauft. Der hat bei 500 Mark gekostet. Ein Biberpelz. Ein Biberpelz? Wer hat ihn gekauft? Nur Frau Krüger doch für Herr Krüger zu Weihnachten. Ja, wenn ich nur sowas mal haben könnte. Um sowas erwerbe ich mir schon lange. Der Doktor und Apothekergeld, die lebe ich doch lieber für Pelzwerk aus. Da habe ich noch ein Vergnügen all. Na ja, ihr braucht ja bloß einmal hingehen, Wulko, zu Krieger, Reber. Vielleicht schenkt er weg. Nee, gut will ich nicht. Aber wie gesagt, vor sowas, da verinteressiere ich mal sehr. Oh ja, so einen Pelz möchte ich auch mal haben. Wie ist es nur? 16? Unter 18 ist nicht. Nicht unter 18, hat Julian gesagt. Mit 16 Mark darf ich dem doch gar nicht erst kommen. Hoch, wenn der sich erst da sowas in den Kopf setzt. Ah, ey Julius, gut, dass du kommst. Hast doch gesagt. 18 Mark. Was hab ich gesagt? Ach, du hörst wohl wieder einmal nicht gut. Du hast doch gesagt, nicht unter 18, nicht? Um weniger soll ich den Bock doch nicht hergeben. Was hab ich gesagt? Ach so, das Stück Wild da, das ist doch nicht so viel, wa? Ja, das noch mal Ende hat. 17 Mark. Na? Stimmt das, Lu? Ihr seid schon mal ein beschissener Kerl. Ich hab's ja gesagt, wer reinkam zu Tieren, der braucht bloß über die Schwelle zu treten. Da hat man schon ein Ding übers Ohr. Den schönen Bock. Ah ja, also, du helf mir mal gleich den Bock hier in den Sack hinboxieren. Und wenn sie mal was zu hören kriegen von sowas, ich meine beispielsweise... So ein Pelz zum Beispiel, so Stücke 60, 70 Daler, die bin ich imstande und lege sie an. Ihr seid wohl nie recht. Wie sollten wir zu so einem Pelze kommen? Wolfen! Psst. Frau Wolfen! Sind Sie noch wach? Wegstecken. Den Bock wegstecken. Alle rein in die Schlafstube. Frau Wolfe! Frau Wolfe! Schlafen Sie schon? Psst, leise. Frau Wolfe! Frau Wolfe! Sind Sie noch wach? Morgen. Es war bloß der Amtsdiener Mitteldorf. Teibel, ihr habt ja eine schöne Bekanntschaft. Man sieht aber, dass er fortkommt, Vulko. Mama, der Mino hat angeschlagen. Macht, Vulko, macht, federt. Hinten aus durch den Gemüsegarten. Julian wird aufmachen. Geh, Julian, mach auf. Und wie gesagt, wenn so was wäre wie so ein Biberpelz. Und freilich, nur macht bloß. Wenn das Spray nicht allzu wird, dann bin ich in Sticker 3-4 Tagen all wieder retour von Berlin. Dann liege ich mit meinem Kahn wieder unten. An die Rosebrücke? Wo ich immer liege. Na, Julius, dein Mann kann man immer vorauf. Mama, der Mino hat wieder gebellt. Ach, lass ihn bellen. Will jemand über die Spree, Mama? Wer will denn so spät noch übers Wasser? Ich glaube, Mama, es ist der dämliche Motis. Was? Wer ist Mädel? Ich glaube, die Stimme war Motisens Stimme. Geh runter, lauf. Papa soll aufkommen. Der dämliche Motis kann drüben bleiben. Der braucht man nicht aus dem Haus herumschnüffeln. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Mama, ich höre sie schon reden. Ja, wer ist denn nun? Ich sage dir, Motis. Ich bin ganz blau hier vor an Mutter Wolfen. Für warum gehen Sie spazieren in der Nacht? Sie haben doch am Tage Zeit genug. Schön warm ist hier. Wer hat Zeit am Tage? Na, Sie. Ich lebe wohl etwa von meinen Renten? Das weiß ich nicht, von was Sie leben. Seien Sie mal bloß nicht so glubsch, Mutter Wolfen. Wir wollten doch mal fragen nach unserer Rechnung. Bezahlen wollen Sie? Na, ihr wisst doch, natürlich. Die Mutter Wolfen tut ganz erstaunt. Sie dachten wohl, wir würden ihn durchbrennen. Na, sowas werde ich doch nicht denken. Na ja, wenn Sie wollen, also gut sein, dann machen wir es gleich. Das seien 11 Mark und 30 Pfennige. Ja, ja, Mutter Wolfen, wir kriegen Geld. Die Leute hier, die werden Auren machen. Es riecht ja hier so nach Hasenbraten. Doch, Hase, vielleicht, das ist eher möglich. Wollen wir gleich mal nachsehen. Stopp, gucken ist nicht. Mutter Wolfen, wir haben auch was gefunden. Ich hab nichts verloren. Da, sehen Sie mal. Das seien wohl Schlingen? Mhm. Die haben wir ganz in der Nähe gefunden. Kaum 20 Schritte von ihren Jarten. Ihr Kinder, was hier gewilddiebt wird. Wenn Sie bloß aufpassen, Mutter Wolfen, da können Sie den Wilddieb richtig mal fassen. Nee, solche Sachen gehen mich nicht an. Wenn ich so einen Halunken mal treffe, den gebe ich zuerst ein paar hinter der Ohren und dann bringe ich ihn unbarmherzig zur Anzeige. Frau Wolfen, haben Sie ein paar frische Eier? Jetzt? Mitten im Winter? Die sind gar rar. Förster Seidel hat wieder ein Wilddieb gefasst, wird moin nach Moabit gebracht. Hat schneit der Kerl, das muss man sagen. Wenn ich bloß nicht das Malheur hier habt hätte, da könnte ich heute Oberförster sein. Da würde ich die Hunde noch anders zwiebeln. Das hat manch einer schon bießen müssen. Ja, wer sich fürchtet. Ich fürchte mich nicht. Die Schlingenleger sollen nur nicht denken, dass ich sie nicht kenne. Ich kenne sie genau. Haben Sie vielleicht gebacken, Frau Wolfen? Uns ist das Bäckerbrot so zuwider. Sie wollten doch, denke ich, der Rechnung ausgleichen. Ich saret Ihnen doch Sonnabend, Mutter Wolfen. Mein Mann, der ist doch Redakteur geworden von den Blättern für Yacht- und Forstwirtschaft. Ja, das weiß ich schon, was das heißt. Aber was ich Ihnen sage, Frau Wolfen, wir sind ja von Kriern schon weggezogen. Ja, weil sie mussten, sind sie gezogen. Wir mussten? Du Männer, hör doch mal. Frau Wolf sagt, wir mussten von Kriern fortziehen. Weshalb ich da fortgezogen bin, das werden Sie schon noch mal erfahren. Der Mann ist ein Wucherer und ein Halsabschneider. Das weiß ich nicht. Dazu kann ich nichts sagen. Ich warte nur, bis ich Beweise habe. Der soll sich von mir nur Jahr in Nacht nehmen. Der und sein Busenfreund, der Herr Dr. Fleischer. Der ganz besonders. Wenn ich bloß wollte, ein Wort genügte, da säß der Mann hinter Schloss und Riegel. Gute Nacht. Mit meinem Mann ist nicht zu spaßen. Wenn der sich was vornimmt, dann lässt der nicht mehr locker. Steht auch sehr gut mit dem Herrn Amtsvorsteher. Na, wie ist es mit den Eiern und mit dem Brot? Tja, Fünfe habe ich gerade noch liegen. Und ein Stücke Brot. Da sind Sie noch zufrieden? Ihr wisst doch, natürlich. Gut sind doch die Eier. So gut, wie meine Hühner sie gelegt haben. Na, gute Nacht. Nächsten Sonnabend Geld. Ja, doch, ist ja schon gut. Mach, dass er rauskommt. Bei allen Leuten nicht wie Schulden. Geschlafen, Mädel. Gute Nacht, Mama. Na, gibst du Papa keinen guten Nachtkuss? Gute Nacht, Papa. Nun muss man immer erst extra sagen. Was müssten du die Leute all die Eier geben, wa? Ich soll mir den Kerl wohl zum Feinde machen. Ich sag dir, das ist ein gefährlicher Kerl. Der hat nichts zu tun, wie er Leuten aufpassen. Komm, setz dich. Iss. Hier ist eine Gabel. Die Schlingen, die legst du gleich hinten im Garten. Das waren doch deine, ha? Na ja, immer zu doch, wa? Hier in der Nähe am Hause, verstehst du, da legst du mal keine Schlingen mehr. Womöglich ist es noch mir, haben sie gelegt. Hör du bloß mit deinem Gequassel auf. Du, Julian, das Holz ist auch alle. Ich soll wohl noch gehen bis in den Hinterwald. Am besten wär's, wir machten es gleich ab. Ich spüre heute Knochen schon ja nicht mehr. Mag jeden, wer will, das ist mir egal. Ja, Männer, habt ihr mir ein großes Maul, wenn's dazu kommt, da könnt ihr nicht leisten. Ich arbeite euch dreimal in der Socke und wieder raus, euch alle miteinander. Wenn du bloß nicht so feige wärst, da hätten wir ja schnell ein paar Meter Holz. Da braucht man uns gar nicht erst zu schinden. Da braucht man auch gar nicht erst weit zu gehen. Na, nun lass mal einen Happen essen, wa? Sei doch nicht immer so mieseldrätig. Du, ich will einmal gut sein. Pass einmal auf. So, hier. Den Schnaps, den habe ich da mitgebracht. Jetzt machst du gleich ein freundlich Gesicht. Das ist, na, bei die Kälte, da ist das ganz gut, wa? Ja, siehst du mal, na? Sorge ich nur etwa für dich? Ganz gut war das. Das war ganz gut. Der Vulko, das ist doch ein rechter Halunke. Der tut doch immer so, als wenn es schlecht ging. Der soll mal ganz still sein, der mit seinem Handel. Ja, hast doch gehört, nicht? Mit dem Weberpelz. Ich? Hab ich nicht gehört. Ja, das Mädel erzählte doch von der Frau Krieger. Die hat doch einem Krieger einen Pelz geschenkt. Ja, die Leute hätten sie ja, ne? Ja, na, und da. Da meinte doch Vulko, du hast doch gehört. Wenn er so einen Pelz einmal kriegen könnte, da wollte er gleich 60 Dollar geben. Ja, der soll sich halt selber seine Finger verbrennen. Trink noch einen, komm. Ja, denn immer zu, Albert. So 50, 60 Dollar auf einmal, du. Wenn man die so auf einmal hinlegen könnte, da wäre doch der Grund und Boden bezahlt. Na ja, da könnte man so 100 bis 2 wieder aufnehmen. Vielleicht ein paar hübsche Stuben aufbauen. Na, einen Sommergast kann man so nicht aufnehmen. Und Sommergäste, die bringen's hauptsächlich. Ah, immer zu, Mensch. Ach, du bist dazu ein langsamer Mensch, Julian. Ich habe eine ganz andere Temperatur. Wenn du bloß meine Temperatur hättest. Ja, ich arbeite doch. Was nützt denn das alles? Mit ein bisschen arbeiten, du wirst du weit kommen. Ich kann doch nicht stehlen. Ich soll wohl einen rinfallen, wa? Ja, du bist eben dumm und musst dumm bleiben. Hier hat doch kein Mensch von Stehlen gerettet. Aber wer halt nicht wagt, der gewinnt doch nicht. Und wenn du erst reich bist, Julian, und kannst in der Reklepage sitzen, da fragt dich kein Mensch, wo das herhast. Ja, wenn wir es vor armen Leuten nehmen. Aber wenn wir nur wirklich umgingen zu kriegern und laden die 2 Meter Holz zu verschlitten und stellten sie drum bei uns in der Schuppen, da sind doch die Leute noch lange nicht ärmer. Holz? Was soll denn das wieder sein mit dem Holz? Ach, du bekümmerst dich eben rein und gar nicht. Deine Tochter, die kann man zu Tode schinden. Na, Holz hat die doch sollen reinreimen. Die Nacht um 10:30. Na, deswegen ist er doch fortgelaufen. Ach, also was lässt du dir ruhig gefallen? Womöglich gibst du dem Kind eine Kalasche und jagst du noch zu den Leuten zurück? Da haben sie all das Mehl hier holen. Na, wenn sie ist fortgelaufen, Julius. Ach, mit dir ist nicht anzufangen. Du liegt das Holz auf der Gosse draußen. Na, wenn ich nur sagte, wir wollen gehen, schenst du meine Kinder, dann nehme ich dein Holz. Du wirst du mir ein schönes Gesicht schneiden. Das will ich ja mal nicht, wa? Was ich mir da verkaufe. Ich kann auch ein mehr wie Brot essen. Ich will mir das ausgebeten haben, das sowas, das Schlagen, das nicht mehr vorkommt, wa? Nur red nicht der Schlange, hol deine Strippe. Zeig lieber den Leuten, dass du einen Krien hast. In einer Stunde ist doch alles gemacht. Dann gehen wir schlafen. Morgen brauchst du nie in den Wald. Da haben wir Holz mehr, wie wir brauchen. Wenn es rauskommt, mir sind die ja... Warum nicht gar? Weg bloß nicht dem Mädel. Frau Wolfen, sind Sie noch wach? Freilich, Mitteldorf. Kommen Sie rein. Guten Abend, Frau Wolfen. Gute Nacht, wollen Sie wohl sagen. Ich bin vorhin schon mal hier gewesen. Erst war es mir so, ich sehe Licht. Denn ward mit ehemal jänzlich dunkelt, hat mir auch weiter keiner geantworten. Nur heiket aber ganz deutlich gesehen, dass diesmal Licht war und da komm ich noch mal. Na, was bringen Sie mir denn nun, Mitteldorf? Ja, deswegen bin ich ja hergekommen. Ich hab was von der Frau Amtsvorsteher. Ich soll wohl waschen kommen, hä? Jawohl. Wann denn da? Morgen früh. Das sagen Sie mir in der Nacht um 12? Ja, moin ist Waschtag bei der Frau Vorsteher. Na, das muss man doch ein paar Tage vorher wissen. Ihr wisst doch, nun machen Sie mal keinen Lärm. Ach, ich hab es wieder mal vergessen gehabt. Mir jedoch so viele im Kopf rum, dass ich nun mal so was zu leicht verschwitze. Nun, Mitteldorf, nun werde ich schon einrichten. Wir stehen ja auf guten Fuß miteinander, nicht? Sie haben sowieso schon genug auf dem Puckel mit Ihren 11 Kindern zu Hause, gell? Was brauchen Sie sich noch schlecht machen lassen? Wenn Sie morgen früh nicht kommen, Mutter Wolfen, dann geht's mir aber malig schlecht morgen früh. Na, ich werde schon kommen. Lassen Sie es gut sein. So, doch. Trinken Sie mal einen Schnaps. Oh. Man kann's gebrauchen. Wir gehen nämlich heute noch auf der Reise. Nach fetten Gänsen, lieber auf Treptow. Ach, am Tage hat man ja doch keine Zeit. Das ist doch nur einmal nicht anders bei uns. Ein Armes schindt sich halt Tag und Nacht. Ein Reiches liegt dafür im Bette. Ich bin gekündigt. Wissen Sie es schon? Ach. Der neue Amtsvorsteher hat mir gekündigt. Ich bin nicht scharf hier noch auf der Leiter. Da soll ich wohl sein wie ein Kettenhund. Ich ging am liebsten ja nicht zu Hause. Wenn ich komme, dann wird bloß krachten. Ich sieg mal ja nicht zerretten vor lauter Vorwürfe. Oh, halten Sie sich die Ohren zu. Nur jedmal schon mal ein bisschen ins Wirtshaus, das Sorgen ihn nicht ganz unterkriegen, das soll man auch nicht. Ja, nicht soll man. Na, Sie werden sich doch voran weihen, wenn ich fürchten. Wenn Sie heute schimpft, dann schimpfen Sie wieder. Und wenn Sie haut, dann hauen Sie wieder. So, Mitteldorf, ja. Kommen Sie mal her. Ja. Langen Sie einmal das Kupsel da runter. Ah, ja. Ja? Julius, komm, mach einen Schlitten zurecht. Einen großen Schlitten machst du zurecht, ja? Und Mitteldorf, ja? Die Strippen, die geben sie auch gleich runter, ja? Ich kann den Schlitten alleine nicht rauskriegen. Und ohne Licht geht das schon ja nicht. Na ja, nur wart doch, ich werde dir helfen, komm. Mitteldorf, dort die Laterne. Ja. So, dankeschön. Und nun zünden sie sie an. Ja? Nun können wir gehen. Sie können uns ein bisschen leichten dazu, Mitteldorf. Morgen, dass er mir zum Frieden tut. Moin! Gehorsam, Marina, Herr Amtsvorsteher. Was vorgefallen, Glasenab? Habe zu melden, Herr Amtsvorsteher. Da war zuerst... Ja, der Jastwirt Fiebig. Er bittet um die Erlaubnis, Herr Vorsteher, am nächsten Sonntag Tanzmusik abhalten zu dürfen. Ist das nicht, sagen Sie mal, Fiebig? Hat einer doch neulich einen Saal hergegeben. Viele Demokraten, zu Befehl, Herr Baron. Derselbe Fiebig? Jawohl, Herr Baron. Dem wollen wir mal ein bisschen Kandare anlegen. Jawohl, Herr Baron. Gehorsamster Diener, Herr Baron. Mitteldorf, ein für alle Mal im Dienst bin ich der Amtsvorsteher. Jawohl, zu Befehl, Herr Baron. Herr Amtsvorsteher. Nun merken Sie sich das doch endlich mal. Dass ich Baron bin, ist Nebensache. Kommt hier wenigstens gar nicht in Betracht. Also bitte, Glasenab, ich möchte weiterhören. War denn der Schriftsteller Motis nicht da? Jawohl, Herr Amtsvorsteher. Hat er Ihnen vielleicht was gesagt, Glasenab? Er kam in Sachen des Dr. Fleischer. Ach, nun sagen Sie doch mal, Glasenab, ist Ihnen der Dr. Fleischer bekannt? Ja, ich weiß nur, er wohnt in der Villa Krüger. Wie lange ist der Mann schon am Ort? Ja, zu Michaeli bin ich gekommen. Na ja, Sie kamen mit mir zugleich. Ich bin jetzt circa 4 Monate hier. Ich denke, der Mann muss so gegen 2 Jahre hier sein. Mitteldorf, Sie können ja wohl keine Auskunft geben. Zu Dienen, Michaeli vom Jaff, von Berlin herbar, Herr Amtsvorsteher. Ist Ihnen der Mensch vielleicht näher bekannt? Nee, ich weiß bloß, ein Bruder ist Theaterkassierer. Ich habe ja nicht nach dem Bruder gefragt. Was treibt der Mann? Was tut er? Was ist er? Ja, da kann ich nur auch nicht genau sagen. Bloß, dass er krank ist, das sagen die Leute. Ja, er leidet ja wohl an der Zuckerkrankheit. An was der Mann leidet, ist mir egal. Der kann Sirup schwitzen, wenn es ihm Spaß macht. Also, was ist er? Glasenab. Er nennt sich Privatgelehrter. Privatgelehrter. Der Buchbinder Huck hat Bücher von ihm. Er lässt alle Woche welche einbinden. Ich möchte mal sehen, was der Mann so liest. Der Briefträger meint, er hält 20 Zeitungen. Auch demokratische sind mit drunter. Sie können mir Huck mal hierher bestellen. Gleich? Nee, bei Gelegenheit. Morgen, übermorgen. Er mag mal so ein paar Bücher mitbringen. Ach, Glasenab. Hat Motis nicht etwas Bestimmtes gesagt? Bestimmtes hat er mir nicht gesagt. Ihr meinte, der Herr Amtsvorsteher wüsste schon. Das heißt, ich weiß nur ganz Allgemeines. Ich hatte den Mann ja schon längst im Auge. Ich meine, natürlich den Dr. Fleischer. Herr Motes hat mir nur bestätigt, dass ich den Patron ganz richtig erkannt habe. Laslam, was hat denn Motes so für einen Leumund? Pumpt sich wohl rum, was? Er sagt ja, er hat seine Pension. Pension? Na, er hat doch einen Schuss ins Auge bekommen. Ach, wer so eine Art Schmerzensgeld. Sie werden verzeihen, Herr Amtsvorsteher. Aber ich glaube, der Mann hat mehr der Schmerzen. Von Geld hat noch keiner was bei dem gemerkt. Sonst eine Sache von Bedeutung? Ja, nur Kleinigkeiten. Herr Amtsvorsteher, hier eine Dienstabmeldung. Schon gut, ja. Sagen Sie mal, haben Sie vielleicht mal was Leuten gehört, dass Fleischer die Zunge nicht recht im Zaum hält? Ja. Nicht, dass ich im Augenblick gerade wüsste. Man hat mir das nämlich hinterbracht. Er führe ungesetzliche Reden auf alle möglichen hohen Personen. Na, wird sich ja übrigens alles zeigen. Mitteldorf, haben Sie etwa noch was? Es soll heute Nacht ein Diebstahl verübt sein. Ein Diebstahl? Wo denn? In der Villa Krüger. Ach, was ist denn gestohlen? Knüppelholz. Knüppel? In der letztvergangenen Nacht oder wann? Vergangene Nacht. Von wem haben Sie es denn? Ich hab's... Na also, von wem haben Sie es? Ich hab von Herr Fleischer gehört. So, mit dem Mann unterhalten Sie sich. Na, Herr Krüger hatte doch selber erzählt. Krüger, der Mann ist ja der reine Querulant. Der Mann schreibt mir wöchentlich 3 Briefe. Mal hat man ihn übers Ohr gehauen, mal hat man ihm seinen Zaun zerbrochen, mal hat man ihm seine Grenze verrückt. Nur Scherereien auf Scherereien. Gehorsamer Diener, Herr Amtsvorsteher. Ach, Herr Motes, da sind Sie ja. Freut mich, dass Sie kommen. Ach, da können Sie mal vielleicht gleich mal sagen, bei Krüger soll ja gestohlen sein. Ich wohne nicht mehr in der Villa Krüger. Und haben auch sonst nichts gehört, Herr Motes? Gehört habe ich wohl, aber nicht genaues. Als ich jetzt bei der Villa vorüberkam, da suchten sie beide nach Spuren im Schnee. So, der Dr. Fleischer ist ihm behilflich. Da sind die beiden wohl ziemlich dick befreundet. Ein Herz und eine Seele, Herr Vorsteher. Ja. Also was nun den Fleischer anbelangt, das interessiert mich vor allen Dingen. Also ich kann Ihnen sagen, Herr Motes, ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. Sie haben mir da einen Brief geschrieben, der mich außerordentlich aufgeregt hat. Es ist natürlich Sache der Anlage. Mein Vorgänger würde das nicht gestört haben. Ich meines Teils habe mich fest entschlossen, was man so sagt, durch und durch zu drücken. Meine Aufgabe hier ist, es mustern und säubern. Was hat sich nicht im Schutze meines Herrn Vorgängers ihr alles für Kehricht angesammelt? Dunkle Existenzen, politisch verfemte, reichs- und königsfeindliche Elemente. Die Leute sollen zu stöhnen bekommen. Also, Herr Motes, Sie sind Schriftsteller? Ja, für Forst- und jachtliche Sachen, Herr Vorsteher. Ach, da schreiben Sie so in Forst- und Jachtzeitungen, wie? Ja. Sie sind gelernter Forstmann, was? Ja, ich war auf Akademie, Herr Vorsteher. In Eberswalde habe ich studiert. Kurz vorm Examen betraf mich denn das Unglück. Ach ja, Sie tragen ja ein dunkles Glas. Ja. Ja, ich verlor ein Auge auf Jacht, Herr Baron. Ich bekam ein Schrotkorn ins Auge. Von wem war leider nicht zu ermitteln. Da musste ich denn die Karriere aufgeben. Also Pension bekommen Sie nicht? Nein. Ich habe mich nur noch so ziemlich durchgefressen. Mein Name ist doch nun schon ziemlich genannt. Ist Ihnen mein Schwager vielleicht bekannt? Herr Oberförster von Wachsmann. Jawohl, Herr Vorsteher, oh, ich korrespondiere viel mit ihm. So. Außerdem sind wir Vereinsgenossen, Verein zur Züchtung von Vorstehhunden. So, also mit dem sind Sie bekannt. Das ist mir ja angenehm zu hören. Erleichtert die Sache ja wesentlich, begründet das gegenseitige Vertrauen. Da hindert uns ja nun ja nichts mehr, Herr Motes. Also Sie schrieben mir in Ihrem Briefe, Sie hätten Gelegenheit gehabt, den Dr. Fleischer zu beobachten. Nur erzählen Sie doch mal, was Sie so wissen. Ja, als ich vor einem Jahr circa die Villa Grühe besuchte, Herr Baron, da hatte ich keine Ahnung davon, mit wem ich da zusammen geraten würde. Sie kannten weder Grühe noch Fleischer? Nein, nur wie das so ist, nicht? Sagen Sie mal, Herr Motes, was kam denn da so für Leute ins Haus? Ach. Ja, ich verstehe. Kreti und Pleti. Demokraten. Gab es da regelmäßige Zusammenkünfte? Alldonnerstäglich, soviel ich weiß. Da wollen wir doch mal ein Augenmerk drauf haben. Jetzt verkehren Sie nicht mehr mit den Leuten. Das war mir zuletzt nicht mehr möglich, Herr Vorsteher. Es war Ihnen widerwärtig, das was? Das war mir gänzlich zuwider, jawohl. Das ganze ungesetzliche Wesen, das freche Gespött über hohe Personen, das kannten Sie alles zuletzt nicht mehr mit anhören. Na, ich blieb, weil ich dachte, wer weiß, wozu es gut ist. Aber endlich haben Sie doch gekündigt. Ich bin gezogen, jawohl, Herr Vorsteher. Und endlich haben Sie sich entschlossen... Ich habe es für meine Pflicht gehalten. ...die Behörde davon zu unterrichten. Das finde ich sehr ehrenwert von Ihnen. Also, der Fleischer hat so ein Wort gesagt... Wir werden ja später noch protokollieren, auf eine Persönlichkeit bezüglich, die uns allen ehrfurchtgebietend hochsteht. Gewiss, Herr Baron, das hat er gesagt. Das würden Sie eventuell beeiden? Das würde ich eventuell beeiden. Ja, Sie würden es auch beeiden müssen. Jawohl, Herr Baron. Ja, das Beste wäre allerdings, wir könnten noch einen Zeugen bekommen. Na, ich müsste mich mal umsehen, Herr Baron. Nur wirft der Mann so mit Geld rum, dass man... Guten Tag, Herr Vorsteher. Entschuldigen Sie einen Augenblick, Herr Motes. Ich will den Krüger da lieber vorher abfertigen. Bitte, Herr Baron. Was wünschen Sie denn, Herr Krüger? Bestohlen bin ich, Herr Amtsvorsteher. Bestohlen? Jawohl, bestohlen. Ich bin bestohlen. Man hat mir 2 Meter Holz entwendet. Aber es ist doch sonst in der letzten Zeit hier nicht das Geringste vorgekommen. Was? Nicht das Geringste? Du lieber Gott. Dann stehe ich vielleicht zum Spaße hier. Brauchen deswegen nicht ausfällig zu werden. Wie heißen Sie übrigens? Wie ich heiße? Ja, wie Sie heißen. Ist Ihnen mein Name noch nicht bekannt? Ich denke, wir hatten schon das Vergnügen. Bedauere, wirst du mich kaum zu erinnern. Das wäre schließlich hier ja auch ganz gleichgültig. Ich heiße Krüger. Rentier vielleicht? Jawohl, Rentier und Hausbesitzer. Ich bitte, legitimieren Sie sich. Legitimieren? Herr Krüger heiße ich. Ich wohne seit 30 Jahren hier. Mich kennt ja ein jedes Kind auf der Straße. Wie lange Sie hier sind, geht mich nichts an. Ihre Identität will ich hier feststellen. Glasenab, ist Ihnen der Herr bekannt? Ja, zu dienen. Es ist der Herr Rentier Krüger von hier. Gut. Also, Holz ist Ihnen gestohlen? Ja, Holz. 2 Meter kieferne Knüppel. Haben Sie das Holz im Schuppen gehabt? Das ist wieder eine Sache für sich. Das ist eine ganz besondere Klage. Ach, schon wieder eine. Was meinen Sie? Nein, nichts. Reden Sie ruhig weiter. Also, das Holz war nicht im Schuppen? Das Holz war im Karten. Das heißt, es lag vor dem Karten auf meinem Grundstück. Ach, dass jener oder weiteres dazu konnte? Ja, und das ist eben die Schuld des Dienstmädchens. Sie sollte das Holz am Abend hereinräumen. Und da hat es verschwitzt. Sie hat sich geweigert. Und als ich weiter darauf bestand, da ist sie mir schließlich davongelaufen. Nun werde ich dafür die Eltern verklagen. Ich beanspruche vollen Schadenersatz. Das halten Sie immerhin, wie Sie wollen, aber helfen wird es wohl nicht viel. Ist Ihnen nur irgendjemand verdächtig? Nein, hier ist ja alles verstohlenes Pack. Vermeiden Sie bitte das Verallgemeinern. Sie müssen mir doch etwas an die Hand geben. Ich werde doch nicht einen Menschen beschuldigen auf gutes Glück. Wer wohnt außer Ihnen in Ihrem Hause? Herr Dr. Fleischer. Dr. Fleischer? Ach, Dr. Fleischer? Der Mann ist, was? Ist grundgelehrt. Ein grundgelehrter Mann, jawohl. Sie beide sind sehr intim miteinander. Also mit wem ich intim bin, das ist meine Sache. Das gehört auch gar nicht hierher, wie mich dünkt. Ja, wie soll man da schließlich etwas ermitteln? Sie müssen mir doch einen Fingerzeig geben. Ich muss, du lieber Gott, ich muss. Mir wurden 2 Meter Holz gestohlen. Ich komme den Diebstahl einfach anzeigen. Sie müssen doch eine Vermutung haben. Das Holz muss doch jemand gestohlen haben. Na? Ja, ich nicht. Ich ganz gewiss nicht. Aber lieber Mann. Ich heiße Herr Krüger. Also was ist denn nun mit dem Mädchen, Herr Krüger? Das Mädchen ist Ihnen fortgelaufen. Ja, ganz gewiss. Zu den Eltern zurück. Sind die Eltern am Ort? Es ist die Tochter der Waschfrau Wolfen, Herr Amtsvorsteher. Der Wolfen, die heute bei uns wäscht, Glasenab? Na, da wollen wir doch mal die Wolfen rufen. Middeldorf! Middeldorf! Sie sind wohl sehr müde. Na, gehen Sie mal rüber über den Hof. Die Wolfen sollen mal gleich zu mir kommen. Zu Befehl, Herr Vorsteher. Äußerst merkwürdig. Diese fleißige, ehrenhafte Person. Ach, bitte setzen Sie sich doch, Herr Krüger, ja? Ja, Gott, doch Gott, das ist ein Leben. Herr Motes, ich bin doch mal sehr neugierig, was da rauskommt. Da muss doch irgendetwas nicht ganz stimmen. Ich halte nämlich sehr viel von der Wolfen. Das Weibsbild arbeitet wie 4 Männer. Meine Frau sagt, wenn die Wolfen nicht kommt, dann braucht sie statt ihrer 2 Frauen zum Waschen. Hat auch gar nicht üble Ansichten. Ihre Töchter sollen zur Oper gehen. Na ja, da mag ja eine Schraube los sein. Aber ist doch schließlich kein Charakterfehler. Da, hier bin ich. Was hat's denn nun? Was gibt's denn mit der Wolfen? Frau Wolfen, ist Ihnen der Herr bekannt? Welcher Herr denn? Ach, der hier. Ja, das ist Herr Krieger. Na, den werde ich wohl etwa nicht kennen. Morgen, Herr Krieger. Na, Ihre Tochter ist bei Herrn Krüger im Dienst? Wer? Meine Tochter? Ja, wohl, Leontine, ja. Das heißt, Sie sind ja fortgelaufen, ja, Herr Krieger. Ja, allerdings! Ach, warten Sie mal. Was habt ihr denn eigentlich miteinander gehofft? Frau Wolfen, nur hören Sie mal auf mich, ja? Ihre Tochter muss gleich in den Dienst zurückgehen. Nö, wir behalten sie jetzt zu Hause. Also, Frau Wolfen, das geht nicht so einfach, wie Sie denken. Herr Krüger hat nötigenfalls das Recht, polizeiliche Hilfe anzurufen. Dann müssten wir Ihre Tochter zurückbringen. Mein Mann hat sich's heute in den Kopf gesetzt. Er will sie heute mal durchaus nicht mehr fortlassen. Und wenn sich mein Mann einmal was in den Kopf setzt, naja, ihr Männer seid halt gar zu schrecklich jetzt. Na, nur lassen Sie mal gut sein, Frau Wolfen, ja? Also, Ihre Tochter ist seit wie lange zu Hause? Seit gestern Abend. Schön, seit gestern. Sie hat sollen Holz in den Schuppen räumen und hat sich geweigert. Wär's doch geweigert? Das Mädel weigert in keine Arbeit. Sie hat sich geweigert, das Holz hereinzutragen. Ja, Holz reinschleppen, die Nacht um 22:30. Na, wer sowas von so einem Kinde verlangt. Also das Wesentliche ist nun, Frau Wolfen, das Holz ist draußen liegen geblieben und diese Nacht ist es gestohlen worden. Nun will der Herr Sie Krüger... Sie werden das Holz ersetzen, Frau Wolf. Das wird sich ja finden, Herr Krüger, nun warten Sie doch ab. Sie werden es bei heller Umfällig ersetzen. Oh, na, das wäre ja eine neue Mode. Hab ich Ihnen vielleicht Ihr Holz gestohlen? Na, nur lassen Sie sich mal den Mann erst beruhigen. Nee, wenn man Herr Krieger so kommt mit Holz bezahlen und solchen Sachen, da hat er bei mir kein Glück nicht. Auf dem Kopf herumtrampeln lasse ich mir nicht. Ereifern Sie sich nur nicht, Frau Wolfen. Sie haben durchaus keinen Grund dazu. Bleiben Sie nur immer ruhig, ganz ruhig. Sie sind uns ja nicht mehr unbekannt. Und dass Sie fleißig und ehrenhaft sind, das wird Ihnen wohl kein Mensch bestreiten. Also, was haben Sie dagegen zu sagen? Die Frau kann gar nichts dagegen sagen. Na, da kennen Sie der Mutter Wolfen aber schlecht. Ich halte vor niemand hinterm Berge. Und wenn's der Herr Vorsteher selber ist, viel weniger vor Ihnen. Das können Sie mal glauben. Also ich begreife ja Ihre Erregung, Frau Wolfen, aber wenn Sie der Sache nützen wollen, dann rate ich Ihnen, ruhig zu bleiben. Ach, da hat man nur bei den Leuten gearbeitet. 10 Jahre habe ich die Wäsche gewaschen, wir haben uns vertragen die ganze Zeit. Und auf einmal wollen Sie mir so kommen? Aber nee, zu Ihnen komme ich nie mehr, das können Sie mal glauben. Ich lasse meine Tochter nicht schänden. Wer hat Ihre Tochter geschunden? Herr Vorsteher, ein halbes Gerippe ist in das Mädel. Ja, dann soll sie nicht ganze Nächte durchtanzen. Also wo haben Sie denn das gestohlene Holz gekauft, Herr Krüger? Ja, also dauert die Sache hier noch lange? Weshalb denn, Frau Wolfen? Nur wegen der Wäsche. Wenn ich hier meine Zeit verstehe, dann kann ich heute nicht mehr fertig werden. Das kommt hier nicht in Betracht, Frau Wolfen. So, und Ihre Frau? Was wird denn die sagen? Na, machen Sie es mit der aus, Herr Vorsteher. Na ja, der dauert ja nur noch eine Minute. Also, da sagen Sie uns mal gleich, Frau Wolfen, sind doch hier im Dorf herum bekannt. Wem trauen Sie einen solchen Diebstahl zu? Wer könnte das Holz denn wohl gestohlen haben? Ach, da kann ich Ihnen gar nichts sagen, Herr Vorsteher. Ach, und haben Sie gar nichts Verdächtiges bemerkt? Ich war ja die Nacht erst gar nicht zu Hause. Ich musste nach Treptow Gänse einkaufen. Um welche Zeit war das? Gleich nach 10. Mitteldorf war ja dabei, als wir loszogen. Aha, eine Holzfuhre ist Ihnen da nicht begegnet. Nee, wüsste ich nicht. Wie ist das, Mitteldorf? Haben Sie nichts bemerkt? Mir ist nichts Verdächtiges aufgestoßen. Naja, das wusste ich ja vorher, nicht wahr? Also, Herr Krüger, wo haben Sie das Holz gekauft? Nein, natürlich doch bei der Forstverwaltung. Das ist durchaus nicht so natürlich. Es gibt zum Beispiel auch Holzgeschäfte. Ich kaufe zum Beispiel mein Holz beim Sandberg. Warum sollten Sie denn nicht auch beim Händler kaufen? Also, man kauft da überdies beinahe profitabler, nicht wahr? Ich habe da neulich erst 3 Festmeter Holz. Ich habe nicht länger Zeit, Herr Vorsteher. Was heißt das, Zeit? Sie haben nicht Zeit? Kommen Sie zu mir oder komme ich zu Ihnen? Nehme ich Ihre Zeit in Anspruch oder Sie meine? Das ist Ihr Amt. Dafür sitzen Sie hier. Bin ich vielleicht Ihr Schuhputzer? Habe ich vielleicht selber einen Löffel gestohlen? Ich verbitte mir diesen Unteroffizierston. Hört denn doch aber. Schreien Sie nicht so. Was Sie schreien, Herr? Sie sind ja halb taub, da muss ich schreien. Ach, Sie schreien immer. Sie schreien jeden an, der hierher kommt. Ich schreie niemanden an. Seien Sie still. Ach, Sie spielen sich hier, als wer weiß was auf Sie. Schikanieren jetzt den ganzen Ort. Das kommt noch ganz anders. Warten Sie nur. Ich werde Ihnen noch viel unbequemer. Ach, das macht nicht den geringsten Eindruck auf mich. Ein Kernelgroß sind Sie. Weiter nichts. Sie wollen sich hier aufspielen. Weiter nichts. Als ob Sie der König selber wären. Hier bin ich auch König. Sie sind ein ganz simpler Amtsvorsteher. Herr, wenn Sie nicht augenblicklich schweigen. Ach, dann lassen Sie mich wohl arretieren. Das möchte ich Ihnen denn doch nicht raten. Das könnte Ihnen gefährlich werden. Gefährlich? Sie? Haben Sie das gehört, Herr Mortes? Und wenn Sie wühlen und intrigieren mit Ihrem ganzen lieblichen Anhang, Sie werden mich von der Stelle hier nicht fort. Ach, du lieber Gott, ich gegen Sie wühlen. Dazu ist mir Ihre Person viel zu gleichgültig. Herr Mortes, man muss das Alter berücksichtigen. Ich bitte, mich zu Protokoll zu vernehmen. Erstatten Sie bitte schriftlich Anzeige. Ich habe im Augenblick keine Zeit. Na schön. Guten Morgen. Da kommen die Leute mit solchen Lappalien. Machen Sie, dass Sie zum Waschen kommen, Frau Wolf. Ja. Sage Ihnen, mein lieber Mortes, so ein Posten wird einem schwer gemacht. Wenn man nicht wüsste, für was man hier steht, da könnte man manchmal die Büchse ins Korn werfen. So aber heißt es tapfer aushalten. Was ist es denn schließlich, für was man kämpft? Die höchsten Güter der Nation. Stich du halt bloß das Geld beiseite, wa? Ach, nun hab dich nicht. 50, 1, 5. Ob du wohl das Geld beiseite stichst? Sollst mich in Ruhe lassen, Julian. Lass doch den dämlichen Motus blasen, der ist im Walde und denkt doch nicht. Bring du uns mal noch nach Plötzensee. Du, komm mal, Julian, her mal drauf. Hier hab ich nur 59 Dollar. Das ist doch nur einmal mit Vulkan immer. Um einen wird man doch immer beschummelt. Denn 60 hat er doch geben wollen. Ich tue sie hier in einen Beitel, verstehst du? Jetzt nimm daran eine Hocke, geh, mach da hinten im Ziegenstolle ein Loch. Aber unter der Krippe, ja, wo es trocken ist. Du kannst dann den Beitel reintun, herrschte? Und dann flochen stehen, den deckst du mal drüber. Komm, jetzt halt dich aber nicht mehr lange auf. Ja, Ich denke, du willst halt Fischern was abbezahlen. Ach, ob du wohl tun kannst, was ich da sorge. Jetzt mehr, nicht der Schlange. Hast du verstanden? Du mach mir mich eklig. Sonst kriegst du was drauf. Ich gebe nicht zu, dass das Geld hier in Hause bleibt. Na, wo soll's denn sonst hinkommen? Na, das nimmst du und bringst bei Fischern bei. Du hast all gesagt, wir wollen was abbezahlen. Du bist doch ein Hagelshorn, dummer Kerl. Wenn du mich nicht hättest, dann wärst du verloren. Wenn wir jetzt das Geld zu Fischern bringen, da pass einmal auf, was uns da passiert. Ach, ich sage es ja, also mit die ganze Geschichte. Was hab ich davon, wenn ich sitzen muss, wa? Du machst dann Hallo, ich weiß gar nicht wie, wegen so ein bisschen Geschichte da. Hast du den Schlüssel schon in die Spree geschmissen? Na, bin ich denn schon ans Wasser gekommen? Na, jetzt hast du aber Zeit, dass du Beine machst. Die sollen wohl den Schlüssel bei dir finden. Du, Julian, warte mal. Gib mal her den Schlüssel. Was willst du denn damit machen? Das geht dich nicht an, das ist meine Sache. Ich hätte alles früher gewusst. Du geh in den Stall, dann kommst und trinkst Kaffee. Hier nochmal Heigetholz. Wo hast du das hergenommen? Na halt von dem neuen Knüppelholz. Du sollst doch vom Neinholz ja nicht nehmen. Das schad doch nicht, Mama, wenn es wegkommt. Was du bloß weißt. Was fällt denn dir rein? Wer da strocken hinter den Ohren? Ich weiß, wo es her ist. Na, was meinst du denn, Mädel? Ich meine das Holz. Ach, quassel bloß nicht. Das ist auf der Auktion gekauft. Ja, wenn nicht man wahr wäre. Das ist ja stibitzt. Was ist es? Stibitzt. Das ist ja das Holz von Krüger, Mama. Da hast du Antwort. Wir seien keine Diebe. Komm, jetzt geh, mach deine Schularbeiten und mach sie sauber, sag ich dir. Ich komm nachher und seh mir schon. Ich denke, ich kann jeden Schlittschuh laufen. Und einen Konfirmandenunterricht, den hast du wohl ganz und gar vergessen. Der ist ja erst Dienstag. Morgen ist er. Lern du mir ja deine Bibelsprüche. Ich komme noch her und überher dich. Gib mal meinen Kaffee, wa? Ja? Hast du das auch richtig gemacht, Julian? Ja, wenn dir nicht gefällt, dann mach ihn alleine. Ach, weiß Gott, da tut mir doch immer am besten. So, komm. Trink. Wenn man bloß der Vulko hat fortgekonnt, wa? Wenn so meinst, bin ich ein bisschen friert. Deswegen wird der nicht sitzen bleiben. Der ist jetzt schon längst der Stick im Kanale. Wenn er mal nicht nach unten an die große Brücke liegt. Vor mir mag er liegen, wo er will. Das Vulko noch mal gehörig rinschlittert, das kannst du mir dreistig lohnen. Das ist seine Sache, nicht unsere Sache. Den stecken wir auch alle in der Patsche, wa? Lass du sie mal finden, den Pelz bei Vulko. Was denn für ein Pelz? Na, Krieger sei Pelz. Du rett du bloß kein Blech zusammen, verstehst du? Verbrennt er dein Maul nicht an fremden Sachen. Ja, das betrifft mir auch, wa? Dreck betrifft's dich. Das geht dich nicht an, das sind meine Sachen. Och, du bist ja gar kein Mann. Du bist der Old Weib. Du hast du Geld. Jetzt mach das da fort. Kommst geh lieber zu Fiebichen. Kauf dir einen Schnaps. Meinetwegen macht er einen lustigen Sonntag. Herein! Immer rein, wer da rein will. Guten Morgen, Frau Wolfen. Guten Morgen, Herr Doktor. Besuchen Sie uns auch wieder einmal. Ja, Philippchen. Ich bin im Zoologischen Garten gewesen, da habe ich Störche gesehen. Herr Fleischer, den Jungen behalte ich mal. Guten Morgen, Herr Wolf. Guten Morgen, Herr Fleischer. Na, seien Sie willkommen, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Julian, geh jetzt, dass du zeitig wieder zum Mittag da bist. Wir haben nämlich heute ein Kaninchen geschlachtet, Herr Doktor. Mhm. Bist du noch nicht fertig, Julian? Lass mir doch bloß meine Mütze suchen. Ne? Ich gehe schon. Schönen guten Morgen, Herr Fleischer. Guten Morgen, Herr Wolf. Wir wollen uns auch gar nicht lange aufhalten. Ja, Philippchen, was macht denn deine Mutter, hä? Sie ist gesund und sie lässt schön grüßen und sie möchten noch morgen früh Wäsche waschen. Ach, nun seh einer, oh, na, so ein Junge. Der kann schon solche Sachen ausrichten. Der Junge quält mich, er will mal Kahn fahren. Geht's denn? Ja, freilich, der Spree ist frei. Das Mädel kann ihn ja ein Stückchen rausrudern. Komm, Philipp, ich werde was Schönes zeigen. Oh ja! Wie alt ist denn Ihre Tochter jetzt? Zu Ostern kommt sie aus der Schule. Wie ist es? Wollen Sie sie haben, Herr Fleischer? Ach, zu Ihnen, da gebe ich Sie gerne in Dienst. Warum denn nicht? Das wäre gar nicht übel. Sie ist ja manchmal ein Strick, sie tut manchmal nicht gut. Aber dumm ist die nicht. Die hat ihn Genie. Das kann ja immerhin möglich sein. Lassen Sie die bloß ein einziges Mal was aufsagen, ein Gedicht oder was gerade ist. Das kann ich Ihnen sagen, Herr Doktor. Da kommen Sie aus der Gänsehaut gar nicht mehr raus. Die deklamiert ihn wunderschön. Herr Fleischer, ich möchte Ihnen mal einen guten Rat geben, aber Sie dürfen mich nicht übel nehmen. Na, einen guten Rat nehme ich niemals übel. Aufs Erste. Schenken Sie nicht so viel weg. Das dankt den Kämmen. Ich schenke ja gar nicht viel weg, Frau Wolfen. Na, ich weh schon. Da heißt es nämlich gleich, das ist ein Demokrat. Und seien Sie auch ja im Reden immer vorsichtig. Wie soll ich denn das verstehen, Frau Wolf? Herr Fleischer, sagen Sie, was haben Sie denn eigentlich mit Herrn Motes gehabt? Ich? Nichts. Was soll ich mit ihm gehabt haben? Oh, ich meinte bloß so... Wissen Sie, man kann sich ja denken, was man will, aber im Aussprechen muss man gar vorsichtig sein. Da sitzt man im Loch, man weiß gar nicht wie. Na, machen Sie keinen Unsinn, Frau Wolf. Nee, das sage ich Ihnen in allem Ernst. Und nehmen Sie sich bloß vor dem Menschen in Acht. Vor welchem Menschen meinen Sie denn? Na, der, von dem wir gerade geredet haben. Vom Motes etwa? Ich nenne keinen Namen. Sie müssen doch was mit dem Menschen gehabt haben. Ich verkehre ja gar nicht mehr mit ihm. Sehen Sie, das habe ich mir doch gedacht. Das wäre noch schöner mit einem Schwindler. Einem notorischen Schwindlerverkehr. Ja, das ist auch ein Schwindler, da haben Sie ganz recht. Jetzt ist er zur Kuchendreien gezogen. Die arme Frau kann sehen, wo sie bleibt. Was die etwa hat, das wird sie schon loswerden mit so einem Kerl. Einem förmlichen Zuchthäusler. Er lässt halt manchmal so Reden fallen. So? Über mich? Da bin ich neugierig. Sie hätten, glaube ich, was Schlechtes gesprochen von einer hohen Person, oder was? Was Genaues wissen Sie nicht? Ach, er steckt halt viel mit dem Amtsvorsteher, mit dem Wehrhahn zusammen. Das müsste doch mit dem Deibel zugehen, wenn so ein Kerl... Das soll doch mal ankommen. Du, Philipp. Philipp, wo bist du denn? Wir wollen jetzt gehen. Wir sehen uns so schöne Bilder an, Herr Fleischer. Na gut. Frau Wolfen, was sagen Sie übrigens zu der Geschichte? Zu welcher? Sie haben noch gar nichts gehört? Nee, was ich Ihnen sage... Denken Sie mal, Frau Wolfen, bei Krüger ist heute Nacht... Seien Sie stille. Ach, lassen Sie mich mit dem Mann nicht zufrieden. Auf den habe ich eine solche Boost. Der Mann hat mich eben zu tief gekränkt, wie wir beide miteinander gestanden haben und macht mich so schlecht vor den Leuten. Na, wie gesagt... Tja, wie ihm das Holz gestohlen wurde, da hat er sich wohl mal mit Ihnen gezankt. Von damals, das hat er längst bereut. Och, der und bereuen. Nur was ich Ihnen sage, Mutter Wolfen. Sie stehen bei dem Manne groß angeschrieben. Das Beste wäre, Sie vertrügen sich wieder. Och, wir hätten ja vernünftig reden können, aber gleich mit der Polizei. Nee. Die alten Leutchen sind wirklich schlimm dran. Das Holz vor 8 Tagen, heute der Pelz. Ja, nur raus mit der großen Neuigkeit. Sie haben halt wieder mal eingebrochen. Gestohlen? Nun machen Sie keinen Unsinn. Und zwar einen nagelneuen Pelz. Na, wissen Sie. Nächstens zieh ich fort. Das ist ja eine Bande da hier. Da ist man ja seines Lebens nicht sicher. Solche Menschen. Nee, man soll's nicht glauben. Nun können Sie sich denken, was das für ein Hallo ist. Na ja, das kann man doch den Leuten nicht verdenken. Und wirklich, es war ein recht teures Stück. Ich glaube, Nerz. Ist das so ähnlich wie Biber, Herr Fleischer? Oh, es kann sogar Biber gewesen sein. Die Leutchen waren ganz stolz darauf. Das heißt, gelacht habe ich doch im Stillen. Wenn sowas entdeckt wird, das wirkt immer komisch. Na, Sie sind aber wirklich unbarmherzig, Herr Fleischer. Nee, über sowas kann ich nicht lachen. Na, denken Sie, dass mir der Mann nicht leid tut. Och, was müssen das bloß für Menschen sein? Das will ihn doch gar nicht in der Kopf. So andere Leute ums Ihre bringen, ne? Nee, also da lieber arbeiten, bis man hinfällt. Könnten Sie denn nicht mal so ein bisschen rumhorchen? Ich glaube, der Pelz ist im Orte geblieben. Na, haben Sie denn auf niemanden Verdacht? Da hat so eine Waschfrau bei Krüger gewaschen. Der Millern? Die hat so eine große Familie. Ja, eine große Familie hat die Frau. Aber stehlen, nö. Bisschen mausen, ja. Natürlich hat sie Krüger gejagt. Na, aber das muss doch rauskommen, schwere Not. Das müsste doch mit dem Deibel zugehen. Wenn ich Amtsvorsteher wäre. Der Mann ist ihn aber dumm. Nee, horndumm. Ich sehe durch mein Hühnerauge mehr wie der durch sein Glasauge. Das können Sie mal glauben. Das glaube ich beinahe. Das kann ich Ihnen sagen. Wenn es drauf ankommt, dem stehle ich einen Stuhl unterm Hintern weg. Tja. Philipp, komm, wir müssen jetzt gehen. Zieh dich an, Adelheid. Du hast dein Fleisch ein Stückchen rudern. Ich bin ja schon fertig. Komm, Philipp, ich nehme da auf den Arm. Nein, nein. Nur ja gut einpacken. Auf dem Wasser wird's windig sein. Ich will mal voraufgehen und den Kahn zurecht machen. Wie geht's Ihnen denn jetzt mit Ihrer Gesundheit, Herr Fleischer? Viel besser, seit ich hier draußen lebe. Mama, Herr Krüger kommt. Wer kommt? Herr Krüger. Na, ist ja nicht möglich. Komm, Philippchen, komm, wir wollen jetzt gehen. Herr Krüger kommt. Also, Frau Wolfen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Fleischer. Mädel, komm, komm, hilf, dass wir das Holz wegkriegen. Warum denn, Mama? Ach, wegen Herrn Krüger. Na, weswegen denn sonst, du dumme Gans? Ich gehe jetzt mit Herrn Fleischer rüber. Guten Morgen. Och. Morgen. Herr Krüger, nur sehen Sie sich bloß nicht um. Bei uns sieht's noch gar sehr schrecklich aus. Das lassen Sie mal gut sein. Sie gehen die ganze Woche auf Arbeit, da kann am Sonntag nicht alles gefegt sein. Sie sind eine ordentliche Frau. Sie sind eine ehrliche Frau, Frau Wolfen. Und, was zwischen uns ist vorgefallen, das wollen wir gänzlich vergessen, denke ich. Ich habe ja niemals nichts gegen ihn gehabt. Ich habe immer gern bei ihm gearbeitet. Aber wie Sie gleich so heftig wurden... Also Sie kommen wieder und waschen bei uns. Ja. Wo ist Ihre Tochter, die Leontine? Die ist mit Grünkohl beim Postvorsteher. Also das Mädchen, das geben Sie wieder zu uns. Statt 20 bekommt sie 30 Taler. Wir waren sonst immer mit ihr sehr zufrieden. Also vergeben und vergessen wir alles. Das hätte alles gar nicht sein brauchen. Das Mädel ist halt noch ein dummes Kind, nicht? Wir Alten haben uns ja immer vertragen. Die Sache ist also abgemacht. Abgemacht? Da bin ich doch wenigstens so weit beruhigt. Nun, sagen Sie bloß, was mir passiert ist. Was sagen Sie dazu? Oh, wissen Sie, nee. Ich sage schon gar nicht. Da haben wir nun diesen Herrn von Wehrhahn. Die ehrlichen Bürger kujonieren, Schikanen und Quälereien erdenken. In was steckt dieser Mensch seine Nase nicht alles? Ja, bloß was er haben soll. Da hat er sie nicht. Ich gehe jetzt hin und mache die Anzeige. Ich lasse nicht locker. Die Sache muss rauskommen. Das lassen Sie ja nicht sitzen, Herr Krieger. Und wenn ich soll alles auf den Kopf stellen, meinen Pelz, den werde ich wiederbekommen, Frau Wolf. Hier muss einmal richtig gereinigt werden, dass einmal Ruhe wird in dem Nest. Ja. Die stellen einem ja das Dach über dem Kopf. Na, in 14 Tagen zwei solche Diebstähle. Och. 2 Meter Knüppel, wie sie hier liegen haben. Nee, also ärgern kennt man sich, dass man grün wird, was hier für eine Bande sitzt. Pfui Teufel, nee, sowas, ach, lasst mich zufrieden. Und wenn's mich 1000 Taler kostet, ich werde den Dieben schon auf die Spur kommen. Diese Leute entgehen dem Zuchthause nicht. Das wäre auch ein Segen, wahrhaftigen Gott. Die Lasenab, Sie sollen mal rüberkommen. Herr Vorsteher will was von Sie wissen. Muss ich schon wieder mal unterbrechen. Morgen, Mitteldorf. Guten Morgen. Wo bleibt denn der Vorsteher so lange? Schreibt ganze Bohren voll, Mutter Wolfen. Das sind wichtige Sachen, das können Sie mal loben. Und wissen Sie, es liegt was in der Luft. Was, das weiß ich noch nicht, aber das, was liegt, das weiß ich so sicher, wie wenn sie mal bloß Acht geben, dann werden sie da leben. Et kracht. Und wenn et kracht, Mutter Wolfen, dann hat et gekracht. Naja, wie gesagt, ich verstehe nicht davon. Das ist allens die Neuheit. Die Neuheit ist allens. Von der Neuheit, da verstehe ich ja noch nicht. Aber hier muss ja was geschehen. Das geht ja nicht so weiter hier. Der ganze Ort muss gesäubert werden. Naja, also, was der Vorsteher war, der gestorben ist, das war doch gegen den bloßen Eckensteher. Oh, ihr könnt ihn alle noch viel erzählen. Gab man nicht Zeit. Der Baron vermisst mir. Das können Sie mal loben, Mutter Wolfen. Et kracht. Na? Als ob bei dem nicht etwa geschnappt hat. Was soll ich denn sagen? Ich hab es vergessen. Na, was hast du denn zu Herrn Krieger gesagt? Na, dass ich das Pack hier gefunden habe. Na, sonst brauchst du hier auch nichts weiter zu sagen. Bloß, dass du forsch bist und resolut. Bist ja sonst nicht aufs Maul gefallen. Ich wünsche Ihnen moin. Na, aber... Wulko. Na, ihr seid wohl gar nicht mehr gescheit. Was wollt ihr denn hier? Na, meine Frau hat was Kleines gekriegt. Was hat sie gekriegt? Ein kleines Mädchen. Da muss ich all kommen aufs Standesamt. Na, ich denke, ihr seid schon längst im Kanale. Ich hätte doch nicht da jeden Wolfen. Wenn es bloß an mir liege, wäre ich doch. Ich hab ja auch gleich losgemacht. Und wie ich komme bis bei den Schleusen, geht es nicht weiter. Nur hab ich gelauert, dass der Spree sollte loslassen. 2 Tage und Nächte hab ich gelegen, bis das nur mit meiner Frau noch zukam. Da half kein Jammern, dann musste ich retour. Ja, da habt ihr den Kahn wieder an der Brücke? Wo soll ich ihn haben, Alter? Oh, lasst mich zufrieden. Wenn sein Mann bloß nicht gerochen haben. Arleit, geh, hol für 10 Pfennig Zwirn beim Kaufmann. Das hol ich, wenn ich nach Hause gehe. Du gehst und maulst nicht. Ich bin noch kein kleiner Mädchen mehr. Da habt ihr dort an der Schleise gelegen? 2 ganze Tage, was ich Ihnen sage. Na, lasst euch verglosen, ihr seid ein Kerl. Den Pelz zieht er an am lichten Tage. Ich? Angezogen? Ja, angezogen am hellen Tage. Dass der ganze Ort gleich zu wissen kriegt, was ihr für einen schönen Pelz anhat. Das war ja mal mittendrin in die Heide. Auch 1/4 Stunde von unserem Hause. Mein Mädel hat euch doch sitzen sehen. Die musste an Dr. Fleischer rudern, der hat gleich einen Verdacht gefasst. Da weiß ich nicht von. Das geht mir nicht an. Seien Sie jetzt bloß auf dem Posten, Wulko. Was willst du denn, Mädchen? Ach, du kommst zu mir, na denn mal rein. Viel Zeit habe ich ja heute nicht. Ach, du bist wohl die kleine Wolfen. Da setz dich mal hin. Was hast du denn da? Ich hab das Paket... Na, nur warte erst mal. Wulko, was haben Sie denn? Eine Geburt möchte ich anmelden. Also standesamtlich, die Bücher gelassen haben. Jawohl, Amts, verstehe. Das heißt, nein, ich will erst das andere erledigen. Gut, dann setz ich mir dahinter. Was gibt's denn nun da mit Ihrer Tochter, Frau Wolfen? Hat Krieger Sie wieder mal die Ohrfeige? Nee. Also so weit hat das wohl doch nicht getrieben. Was ist denn dann los? Ja, halt mit dem Paket. Na also, Mädchen, was willst du? Es betrifft den gestohlenen Pelz, Herr Amtsvorsteher. Ach so, na, das ist mir heute nicht möglich. Wer kann denn alles auf einmal tun? Also, sie kann sich ja mal morgen bei mir melden. Also, sie hat schon wohl ein paar Mal mit Ihnen reden. Na, dann versuchst du sie eben morgen zum 3. Mal. Herr Krieger lässt sie halt gar nicht mehr locker. Was hat denn der Herr Krieger damit zu tun? Das Mädel war bei ihm mit dem Paketel. Was ist denn das für ein Lappen? Zeigen Sie mal. Ja, das hängt mit der Pelzgeschichte zusammen. Heißt das, Herr Krieger ist eben der Meinung. Was ist denn drin, hä? Eine grüne Weste ist drin vom Herrn Krieger. Und das hast du gefunden? Ich habe es gefunden, Herr Amtsvorsteher. Und wo hast du es gefunden? Das war, wie ich mit der Mama zur Bahn ging. Da ging ich so. Nein, und nun, dann... lass mal gut sein. Also, Frau Wolfen, das Paket, das deponieren Sie hier mal zunächst. Ja, wir werden morgen darauf zurückkommen. Ja, mir wär's schon recht. Na, und wem denn nicht? Herr Krieger ist bloß zu eifrig dahinter. Herr Krieger, der ist mir ganz gleichgültig. Der Mann belästigt mich ja geradezu. Man kann doch sowas nicht übers Knie brechen. Es ist ja im Amtsblatt bekannt gegeben. Die Mann geschieht immer noch nicht genug. Ach, was soll das denn heißen, geschieht immer noch nicht genug? Wir haben den Tatbestand aufgenommen. Seine Waschfrau ist ihm verdächtig gewesen. Wir haben Haussuchung vorgenommen. Was will er denn noch? Der Mann soll doch still sein. Also, wie gesagt, Frau Wolfen, morgen stehe ich zu Diensten. Uns ist das egal, wir kommen auch wieder. Naja, also dann morgen früh. Morgen. Moin, moin. Bin morgen. Ich bin doch mal neugierig, lasen hab, was bei der Sache Fleischer rauskommt. Herr Motes will ja nur auch Zeugen stellen. Er meint, die Dreiern, die Kuchenhexe, die haben mal gerade dabei gestanden, als Fleischer sich despektierlich aussprach. Sagen Sie mal, Jelasenab, wie alt ist denn die Dreiern? Ja, so gegen 70 Jahre, Herr Amtsvorsteher. Ich kann Ihnen sagen, Jelasenab, es wäre mir eine direkte Genugtuung, hier mal gründlich zwischenzufahren, dass die Leute merken, mit wem sie es zu tun haben. Bei Kaisers Geburtstag, wer war nicht dabei? Natürlich der Fleischer, dem Mann traue ich das Schlimmste zu. Man kennt sie ja, diese Wölfe im Schafspelz, können keiner fliehen, Beinchen ausreißen. Aber wenn es drauf ankommt, dann sprengen diese Hunde ganze große Ortschaften in die Luft. Der Boden soll Ihnen denn doch hier etwas heiß werden. Ja, sagen wir den, Herr Amtsvorsteher. Na also, Herr Motes, wie steht's denn? Frau Dreier will gegen 11 Uhr hier sein. Aha, na die Sache wird ja einiges Aufsehen machen. Ja. Wird ein großes Geschrei entstehen, der Wehrhahn mischt sich in alles. Na, Gott sei Dank, ich bin ja drauf gefasst. Ja. Steh ja nicht hier zu meinem Vergnügen. Zum Spaß hat man mich nicht hierher gesetzt. Die Herren, die mich ernannt haben, die wissen genau, mit wem sie es zu tun haben. Kennen den ganzen Ernst meiner Auffassung. Erfasse mein Amt als Heiligen Beruf. Bericht für die Staatsanwaltschaft habe ich verfasst. Wenn ich ihn heute Mittag abschicke, kann übermorgen Verhaftsbefehl hier sein. Da wird man aber über mich herfallen. Na, Sie wissen, mein Onkel ist Kammerherr. Mit dem werde ich mal über Sie sprechen. Donnerwetter, da kommt ja der Fleischer. Was will denn der Mensch? Der hat doch nicht etwa Lunte gerochen? Ach, Herr Motus, tun Sie mir den Gefallen, gehen Sie bitte rüber in meine Privatwohnung. Wir können dort ungestörter verhandeln. Jawohl, die Hörsamer, die empfehlen mich bis jetzt. Ach, Herr Motus, wenn Sie etwa Frau Dreier sehen, ich möchte die auch lieber drüben verhören. Jawohl. Sie sehen ja selber, hier ist es unmöglich. Ja, natürlich. Herein! Guten Morgen. Ich möchte eine Anzeige machen, die sich auf den neulichen Diebstahl bezieht. Sie sind der Dr. Josef Fleischer? Ganz recht. Josef Fleischer ist mein Name. Sie wollen mir eine Anzeige machen? Wenn Sie gestatten, so möchte ich das tun. Ich habe nämlich etwas beobachtet, was möglicherweise dazu führt, den Pelzdiebe auf die Spur zu kommen. Was haben Sie also nur so Wichtiges beobachtet? Das heißt, wenn Sie etwa von vornherein auf meine Mitteilung keinen Wert legen, dann würde ich vorziehen... Was würden Sie vorziehen? Nun, ich würde vorziehen, darüber zu schweigen. Meine Zeit ist etwas in Anspruch genommen. Ich möchte Sie bitten, sich kurz zu fassen. Meine Zeit ist ebenfalls eingeteilt. Indessen hielt ich mich für verpflichtet... Ach, Sie hielten sich für verpflichtet? Na gut, also bitte, dann sagen Sie, was Sie wissen. Ich bin also gestern Kahn gefahren. Ich hatte den Kahn von der Wolfen genommen und ihre Tochter saß vorn am Ruder. Ach, gehört das unbedingt zur Sache? Ja, allerdings. Nach meiner Meinung. Ach, nach Ihrer Meinung, so. Naja, schon gut, Moment, dass wir nur weiterkommen, nicht wahr? Wir fuhren bis in die Nähe der Schleusen. Da hatte ein Spreekahn angelegt. Das Eis, wie wir sahen, war dort aufgestaut. Wahrscheinlich war er dort festgefahren. So, naja, es interessiert uns ja nur weniger. Was ist denn nun der Kern von der ganzen Sache? Also ich muss gestehen, dass diese Art... Ich komme hierher durchaus freiwillig, einen freiwilligen Dienst der Behörde zu leisten. Der Herr Amtsvorsteher hat nicht Zeit. Sie sollen nur weniger Worte machen. Sie sollen es kurz und bündig sagen. Die Sache. Was wollen Sie denn? Auf dem Kahn befand sich ein alter Schiffer. Wahrscheinlich der Eigentümer des Schiffes. Ja, höchstwahrscheinlich. Dieser Mann saß auf dem Deck in einem Pelze, den ich aus der Ferne für Biber hielt. Ich hätte ihn vielleicht für Marder gehalten. Ich fuhr heran, soweit es möglich war, und konnte so ziemlich gut beobachten. Es war ein dürftiger, schmuddliger Schiffer, und der Pelz schien durchaus nicht für ihn gemacht. Es war auch ein nagelneues Stück. Ich höre. Na und? Was weiter? Was weiter? Nichts. Aber Sie wollten mir doch eine Anzeige machen, weil etwas Wichtigem sprachen. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Ach, Sie haben uns hier eine Geschichte erzählt von einem Schiffer, der einen Pelz trägt. Na ja, Schiffer tragen mitunter Pelze. Ist doch keine so große Neuigkeit. Darüber denken Sie so oder so. Unter diesen Verhältnissen bin ich am Ende. Ist Ihnen sowas schon mal vorgekommen, Jasenab? Ein Schiffer hat einen Pelz angehabt. Ich besitze ja selber einen Biberpelz. Bin deshalb doch noch lange kein Dieb. Schaut, schwere Not, was ist denn das nun schon wieder? Heute soll wohl gar keine Ruhe werden. Mitteldorf, Sie lassen jetzt niemanden weiter herein. Bleiben Sie hier, der Herr Vorsteher ist nicht zu sprechen, Herr Krüger. Ist nicht zu sprechen, das ist mir ganz gleichgültig. Immer vorwärts, Frau Wolfen, das will ich doch mal sehen. Ich möchte um etwas mehr Ruhe bitten, ja? Wie Sie sehen, habe ich hier noch zu verhandeln. Ja, verhandeln Sie ruhig, wir können warten. Dann werden Sie wohl auch mit uns verhandeln. Also, was hätten Sie für ein Anliegen? Kein Anliegen, gar kein Anliegen habe ich. Ich komme, mein gutes Recht zu beanspruchen. Was wäre das für ein gutes Recht? Das Recht, das ich habe als ein Bestohlener, dass die Ortsbehörde mir Beistand leistet, mein gestohlenes Gut zurückzuerhalten. Ach, ist Ihnen der Beistand verweigert worden? Nein, Sie nehmen sich meiner Sache nicht an. Ach, bitte, wollen Sie mir das begründen? Was? Ja. Hier, Frau Wolf ist zu Ihnen gekommen. Ihre Tochter hat einen Fund gemacht. Sie hat den Weg nicht gescheut, Herr Vorsteher, obgleich sie doch eine arme Frau ist. Sie haben sie einmal abgewiesen und heute ist sie wiedergekommen. Hat er heute keine Zeit, der Herr Vorsteher? Ach, bitte, ja. Ja, ich bin doch Ich bin auch durchaus noch lange nicht fertig. Sie haben der Frau ganz einfach gesagt, Sie hätten jetzt keine Zeit für diese Sache. Sie haben nicht einmal die Tochter verhört. Sie wissen auch nicht den geringsten Umstand. Von dem ganzen Vorfall wissen Sie gar nichts. Also jetzt muss ich Sie bitten, sich zu mäßigen. Ich bin gemäßigt. Ich bin sehr gemäßigt. Ich bin viel zu gemäßigt, Herr Amtsvorsteher. Ich bin noch ein viel zu gemäßigter Mensch. Dieser Herr hier, Herr Fleischer, ist bei Ihnen gewesen mit einer Beobachtung, die er gemacht hat. Ein Schiffer trägt einen Biberpelz. Psst. Warten Sie mal. Volko! Ja? Sie sind doch Schiffer. Seit 30 Jahren habe ich geschifft. Ach, Sie sind voll schreckhaft, wa? Warum zucken Sie denn so? Ich habe mal ordentlich ein bisschen verschrocken. Also, tragen nun die Spreeschiffer öfter Pelze? Manch einer hat seinen Pelz. Immer zu. Also dieser Herr da, der Herr Dr. Fleischer, hat einen Schiffer gesehen, der hat im Pelz auf dem Deck gestanden. Da ist nichts Verdächtiges bei, Herr Vorsteher. Da sind viele, die haben die schönsten Pelze. Ich habe sogar selber auch einen. Na sehen Sie, der Mann hat selber einen Pelz, Herr Fleischer. Aber schließlich doch keinen Biberpelz. Das haben Sie ja nicht genau gesehen. Was, hat der Mann einen Biberpelz? Da gibt es viele, kann ich Ihnen sagen. Die haben die schönsten Biberpelze. Warum auch nicht? Mit Geld und allzu. So, bitte fahren Sie fort, Herr Krüger. Es war so ein kleiner Abstecher. Ich wollte Ihnen nur mal vor Augen führen, was es so auf sich hat mit dieser Beobachtung. Sie sehen, der Mann hat selbst einen Pelz. Was? Es wird uns auch darum im Traum nicht einfallen, zu sagen, er hätte den Pelz gestohlen. Das wäre ja eine Absurdität. Was? Ich verstehe kein Wort davon. Da muss ich noch lauter reden. Und da ich mal gerade im Reden bin, da möchte ich Ihnen gleich mal was sagen. Nicht in meiner Eigenschaft als Beamter, sondern einfach als Mensch wie Sie, Herr Krüger. Ein immerhin ehrenwerter Bürger, der sollte mit seinem Vertrauen etwas mehr haushalten und sich nicht auf das Zeugnis von Leuten berufen. Ach, da geben Sie nur auf sich selber Obacht. Solche Leute wie Motes, mit denen Sie umgehen, die sind bei mir aus dem Hause geflogen. Den Mann, der in Ihrer Privatwohnung wartet, dem habe ich bei mir die Tür gewiesen. Der hat mich um meine Miete beschwindelt. Und da seien ja nicht viele hier am Orte, die der nicht hat hinten und vorne beschwindelt und um Taler, um Goldsticke. Der Mann hat das richtige Steuersystem. Der Mann ist auch reif für den Staatsanwalt. Ich bitte gefälligst, das durchzulesen. Ja, das Blatt hier hat Frau Dreyer selbst unterschrieben. Er hat sie zum Meineid verleiten wollen. Sie hat sollen Aussagen gegen mich. Herr Fleischer, das ist ein unbescholtener Mann. Und den will dieser Schuft ins Elend bringen. Und Sie, Herr Amtsvorsteher, Sie reichen dem Menschen dazu die Hand. Ich bin nun am Ende mit meiner Geduld. Ach, das ist der Stecken Sie mal den Wisch da wieder ein. Dieser Wisch da kommt von dem Staatsanwalt. Das können Sie halten, wie Sie wollen. Ruhe! Also, damit die Sache mit dem Paket aus der Welt kommt. Frau Wolfen, wo haben Sie also das Ding gefunden? Ja, ich hab's ja gar nicht gefunden, Herr Vorsteher. Na, wer denn sonst? Meine jüngste Tochter. Ach Gott, warum haben Sie die denn nicht mitgebracht? Ja, sie war ja da, Herr Amtsvorsteher. Aber ich kann sie schnell mal rüberholen. Nein, das verzögert die Sache doch bedeutend. Hat Ihnen das Mädel denn nichts erzählt? Frau Wolf, Sie sagten doch auf dem Wege zum Bahnhof. Ja. Ach, der Dieb ist also wohl nach Berlin. Was? Na, da werden wir hier ja schlechtes Suchen haben. Was? Nein, ich glaube das gar nicht, Herr Amtsvorsteher. Herr Fleischer hat eine ganz richtige Ansicht. Die ganze Sache mit dem Paket ist angelegt, um uns irre zu führen. Och noch. Ja, das kann ganz gut möglich sein. Na, Wolfen, Sie sind doch sonst nicht so dumm. Was hier gestohlen wird, geht nach Berlin. Der Pelz war längst in Berlin verkauft, ehe wir hier überhaupt wussten, dass er gestohlen war. Herr Vorsteher, nee, also ich kann mir nicht helfen, aber da bin ich nicht ganz Ihrer Meinung. Na, wenn der Dieb in Berlin ist, dann möchte ich wissen, was braucht denn der, so ein Paket zu verlieren? Na ja, man verliert ja sowas nicht immer absichtlich. Na sehen Sie sich das Paket einmal an. Da ist alles so schön zusammengepackt. Die Weste, der Schlüssel, das Stück Papier. Ich glaube, der Dieb ist hier am Ort. Ja, sehen Sie, Herr Krieger. Das glaube ich ganz bestimmt. Bedauere, neige nicht zu der Ansicht. Ich habe eine viel zu lange Erfahrung. Was? Lange Erfahrung? Ah. Gewiss. Aufgrund dieser langen Erfahrung weiß ich, dass diese Möglichkeit kaum in Betracht kommt. Na, man soll nicht verreden, Herr Vorsteher. Aber es gibt hier so einige dunkle Gestalten, die habe ich schon lange aufs Korn genommen. Frühmorgens fahren sie rein nach Berlin mit schweren Hucken auf dem Rücken und abends kommen sie leer zurück. Die Gemüsefrauen? Nein, nein, nicht nur die Gemüsefrauen, Herr Krüger. Ihr Pelz ist wahrscheinlich auch so gereist. Das kann halt eben auch möglich sein. Naja, unmöglich ist ja nicht auf der Welt. Also, Herr Vorsteher, ich lasse nicht eher Ruhe, als bis ich zu meinem Pelze komme. Ja, also, was gemacht werden kann, das wird gemacht. Die Wolfin kann ja mal ein bisschen rumhören. Oh, auf sowas verstehe ich mich aber mal gar zu schlecht. Aber wenn sowas nicht rauskommt, na wo bleibt denn da alle Sicherheit? Naja, Sie haben ganz recht, Frau Wolfen, ganz recht. Herr Vorsteher, ich bitte, das Päckchen genau zu besichtigen. Es ist eine Handschrift auf dem Zettel, die zu einer Entdeckung führen kann. Und übermorgen früh, Herr Vorsteher, da werde ich wieder so frei sein, nachzufragen. Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen, guten Morgen! Bei den beiden Kerlen, da ist ja was los da oben. Was haben Sie denn, Vulko? Ein kleines Mädchen. Also ich werde mein Möglichstes tun. Mitteldorf, gehen Sie mal rüber in meine Wohnung. Da sitzt der Schriftsteller Mortes und wartet. Sagen Sie ihm, es täte mir leid, ich hätte heute Morgen anderes zu tun. Ach so, da soll er nicht warten. Nein! Frau Wolfen? Ist Ihnen der Schriftsteller Mortes bekannt? Ach, bei sowas, wissen Sie, da schweige ich lieber. Da könnte ich Ihnen nicht viel Gutes erzählen. Ja, von Fleischer dahin umso mehr, ja? Das ist Ihnen auch wirklich kein übler Mann. Sie wollen wohl ein bisschen vorsichtig sein. Nee, wissen Sie, dazu taug ich nicht. Ich bin immer geradezu, Herr Vorsteher. Wenn ich nicht mit dem Maule immer so vorne weg wäre, da könnte ich ihn schon viel weiter sein. Na, also bei mir hat Ihnen das ja noch nicht geschadet, ne? Ja, bei Ihnen nicht, nee, Herr Amtsvorsteher. Sie kennen ja auch ein offenes Wort vertragen, nicht? Vor Ihnen braucht man sich ja nicht zu verstecken. Also kurz, der Dr. Fleischer, das ist ein Ehrenmann. Das ist er auch. Ja, das ist er auch. Na, da denken Sie mal an Ihr heutiges Wort. Und Sie an meins. Na gut, da wollen wir mal sehen, ja. Was haben Sie denn, Vulko? Eine Geburt. Ach so, ja. Vulko, das ist nämlich hier unsere fleißige Waschfrau. Die denkt, alle Menschen sind so wie Sie. So ist es aber leider nicht in der Welt. Frau Wolf, Sie sehen die Menschen von außen an. Unser einer, der blickt nun doch schon etwas tiefer. Und so wahr es ist, wenn ich hier sage, die Wolfin ist eine ehrliche Haut, so sage ich Ihnen mit der gleichen Bestimmtheit, Ihr Dr. Fleischer, von dem wir da sprachen, das ist ein lebensgefährlicher Kerl. Na, da weiß ich nun nicht. In der Hörspielreihe Im Spiegel der Komödie der Badischen Sendestellen hörten Sie Gerhard Hauptmanns Diebskomödie Der Biberpelz. Der Amtsvorsteher von Wehrhahn war Paul Hoffmann. Der Rentier Krüger, Horst Beck. Dr. Fleischer, Wolfgang Arps. Philipp, sein Sohn, Uli Kapteiner. Mortes, Kurt Haars. Frau Mortes, Maria Wieke. Die Waschfrau, Frau Wolf, Mila Kopp. Julius Wolf, ihr Mann, Karl Lange. Leontine und Adelheid, ihre Töchter, Ortrud Bechler und Zita Hitz. Der Schiffer Vulko, Richard Bohne. Der Amtsschreimer Glasenapp, Walter Thurau. Der Amtsdiener Mitteldorf, Hans-Helmut Dickow. Funkbearbeitung und Regie, Claire Schimmel.